Übersteuert. Das geht ja auch schon wieder gut los. Ja. Schönen, hey. Schönen guten Tag. Was? Tag. Wir haben uns doch schon begrüßt. Mhm. Aber die Hörer nicht, ne? Richtig. Okay, ja, Entschuldigung. Schönen guten Tag. Geht doch. Nummer 4. Was? Nummer 4. Ja, heute. Mhm. Nummer 4. Okay, Nummer 4 lebt. Da gab es noch, ich bin 4 oder ich bin Nummer 4. Ja, aber... Ach nee, es war Nummer 5 lebt. Nummer 5 lebt, ja, genau. Ja, und ich bin Nummer 4 war dieser andere Pseudo-Film da. Ja, also willkommen in unserem heutigen Filmkritik-Podcast. Nein, machen wir nicht. Nee. Machen wir nicht. Aber ich war neulich bei Scotland Yard. Nee. Ich war bei Scotland Yard, ja. In London. Nein. Ah, okay. Aber es gab trotzdem leckere Brötchen, ganz leckeres Drumherum, Kaffee, so eine richtig schnucklige kleine Bäckerei mit direkt hier kannst du frühstücken. Okay. In Hamburg. Auch nicht schlecht. Ja. Und hieß Scotland Yard. Das hieß Scotland Yard und das war sehr gefällig. Gab's denn noch? Wie überhaupt das ganze Wochenende in Hamburg. Okay, ja, da kommen wir nachher nochmal drauf. Meinst du? Die gehe ich mal von aus. Ja. Da habe ich auch nette Podcaster getroffen, aber wir haben nichts aufgenommen. Muss man ja auch nicht. Genau, weil das Frühstück war so lecker. War das denn so ein bisschen so englisches Backwerk, was da gab? Oder nur deutscher Einheitsbrei? Es war, ja, so direkt englisch, weiß ich gar nicht. Aber diejenigen, die es gemacht haben, die kamen also von der Insel. Okay. Ja. Ne? Das war, ich weiß gar nicht, waren das Iren? Keine Ahnung. Siehst du, ich bin wieder so oberflächlich. Aber wenn es Essen gibt, ist halt nur das Essen wichtig. Und die Gespräche mit den Leuten, die man dann da hat. Ich habe also die Bedienung nicht gefragt. Und die Chefin auch nicht. Von daher. Das ist auch so eine etwas, ja, um nicht zu sagen, komische Gegend da. In Hamburg. Ja, also es war jetzt nicht unbedingt in der Altstadt, sondern es war mehr so, es war auch nicht wirklich Rand, aber es ist schon eine Wohngegend, wo ich nicht unbedingt wohnen möchte. Okay. Es fuhr auch oft Polizei vorbei. Hört sich nach Schatzenviertel an. Nee, ich glaube Vettel. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich könnte es aber nachgucken. Aber naja, du weißt ja, wieder total oberflächlich. Ja. Womit wir dann auch quasi beim Thema sind, ne? Ja. Ja. Nachschau, letzter Podcast. Asche auf unser Haupt. Ja, aber auch auf das Haupt der Hörer. Ja. Wollen wir erst unser Haupt oder erst das Haupt der Hörer? Komm, fangen wir mit uns an, dann haben wir es hinter uns. Wie konntest du nur sagen, wir hätten keine Kommentare? Ja, schlecht vorbereitet. Diesmal sind wir aber besser vorbereitet. Ein Laptop steht hier gleich daneben. Oh, jetzt fängst du dieses Tastenklimpern an, ne? Nö. Das wird sich über diesen Tisch auf das Mikrofon übertragen und dann haben wir eine absolut miese Qualität und dann haben die Hörer ja wieder Zeit, sich darüber auszulassen oder uns überhaupt nicht mehr zu hören. Ja. Weil offensichtlich sind die Hörer ja recht anspruchsvoll, also generell, was Podcasts angeht, nicht nur unsere. Und denen geht es ja nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Aufnahmequalität. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, wenn das Hören anstrengt, also wenn es Pegelschwankungen gibt, dann hören die lieber weg. Das heißt, wenn die Dinger nicht autotauglich sind, ne, dann hören die das gar nicht. Oder vereinzelte nicht. Ja. Dann müssen wir wohl ein bisschen nochmal da an der Qualität schrauben. Ja, glaube ich schon, dass man das muss. Ja, aber du solltest auch nicht sagen, wir hätten keine Kommentare. Nee. Denn damit hast du echt vielleicht unseren Stammhörer verprellt, ne? Und das geht überhaupt nicht, weil dann... Ja, schön groß nochmal an den Stammhörer. Mhm. So, Asche auf dein Haupt. Ja. Genau, ich habe mich da schon in den Kommentaren zugeäußert. mein Haupt ist schon beascht. So. Genau. Hat sich denn diesmal jemand gemeldet? Ja. Also wie gesagt, auf die dritte Folge, da hat sich der Bayab gemeldet, unser Stammhörer, der darauf nochmal Bezug genommen hat mit dem Bundesamt für Naturschutz, wo man da Sachen findet. Interaktive Karten hat er nochmal ein paar Links in seinen Kommentar gegeben. Okay, also wen das interessiert, der möge sich bitte mal die Kommentare zu unserer letzten Folge anschauen. Berauschende Stille, gefällt es mir ein. Unglaublich, ich habe ihn wortlos erlebt. Ja, also in Sachen Alien, niemand hat sich gemeldet. Und in Sachen Band für unser Jingle, niemand hat sich gemeldet. Also offensichtlich sind unsere Hörer schauspielerisch und musikalisch untalentiert und haben auch in keinster Weise Enthusiasmus, das zu ändern. Kann ich das so stehen lassen? Das kannst du so nicht stehen lassen, weil du weißt ja nicht, ob sie vielleicht doch Talent haben. Und es aber uns für lau nicht zur Verfügung stellen möchten. Oder der netten Kescher-Kollegin für ihr Projekt. Richtig. Mhm. Macht die Sache irgendwie nicht besser. Macht die Sache nicht besser, weil wir stellen ja unseren Dilettantismus auch audiophil hier zur Verfügung. Richtig. Und scheuen keine Kosten und Mühen, ein schlecht ausgepegeltes verbales Machwerk in den Äther zu schieben, damit Leute sich vielleicht beim Autofahren darüber ärgern, was sie hören müssen, mit allen Schwankungen und Ärgernissen und dann, oh, es ist Feierabend. Okay. Nein, jetzt hör auf zu piepsen, du Uhr. So, das geht doch. Und abgelenkt zu werden, möglicherweise wie beim Telefonieren, wenn es so total unspannend ist. Videopodcasts haben es ja da leichter, weil wenn das Auge dabei ist, spielt das Ohr die zweite Geige. Das bedeutet, wenn wir mal einen Videopodcast machen, können wir eigentlich total Mumpitz erzählen, weil wenn die uns dann durch den Bildschirm tanzen sehen, finden die das vielleicht besser. Ich hänge immer noch am Äther fest. Da hast du dich echt mal geoutet, dass du wirklich ein alter Mann bist. Du weißt schon, dass unser Podcast nicht über das herkömmliche Medium Radio übertragen wird. Aber das ist nur so eine kleine Sache am Rande. Im Auto wird das aber wahrscheinlich über Bluetooth übertragen, möglicherweise vom Handy, und dann ist es ja doch über den Äther. Oder glaubst du, dass hier alles nur verkabelt ist? I am with stupid. So. Gut, alter Mann, dann machen wir mal weiter. Ja. Also Qualität wollen wir verbessern, auf die Kommentare sind wir eingegangen, die Nachschau des letzten Podcasts ist durch, wir könnten eigentlich zum Sockenpuppes Kommentar kommen, den wir jetzt jeden Moment einspielen werden. Jetzt! Tag, mein Name ist Puppe, Sockenpuppe. Willkommen zum der Sockenpuppes Kommentar. Was erwartet euch bei mir? Ungeachtet des, wie immer, fehlenden Deppen-Apostrophs. Nun, primär geht es um Geocaching und das Ganze drumherum. Was als lockere Freizeitbeschäftigung zur Jahrhundertwende begann, ist heute für viele ein durchaus überbewerteter Lebensinhalt geworden. Darum Thema heute, wenn Punktesucht das Leben beherrscht, Dialog mit einer Betroffenen. Wäre das Thema heute gewesen. Hinter dieser zu diesem Zweck extra im Studio aufgebauten, formschönen Silhouettentrennwand hätte ich diese Betroffene heute begrüßt. Eine Betroffene, die gern anonym geblieben wäre, wäre sie denn hier. Sie hat im Laufe ihres 5-jährigen Kescher-Daseins mehr als 20.000 Statistikpunkte erworben, doch einen hohen Preis dafür bezahlt. Aus Angst vor Repressalien hat sie bedauerlicherweise abgesagt. Die Trennwand bleibt ungenutzt. Kein Einzelfall. Ja, die Angst geht um im Dosenland. Nicht jede Frage, jedes Log und jeder Kommentar sind erwünscht. Immer öfter wird Druck ausgeübt, und die Meinungsfreiheit in Logs, Blogs und Foren eingeschränkt. So scheint sich die Versteckerfraktion in drei Lager aufzuspalten. Da wären zum einen die Guideline-Einhalter, die, die sich an die Regel halten. Vermutlich die klare Minderheit. An ihren Dosen gibt es nichts zu kritteln. Dann diejenigen, die es nicht ganz so genau nehmen, das heißt sich überwiegend an Regeln halten. Abstandskonflikte, Naturschutzvorgaben und Logbuchgebote werden gern kreativ gelöst oder umgangen. Sie reagieren jedoch oftmals übersensibel auf Logs, die darstellen, wo von der Regel abgewichen wurde. Das verbleibende dritte Lager ist das Lager der Illegalen, das heißt das Lager derer, die Caches ohne Einverständnis der Eigentümer auf gesperrtem, fremden Eigentum verstecken oder suchen. Dabei werden seitens der Verstecker immer findigere Methoden ausgeklügelt, um den illegalen Cache an den Reviewern vorbeizuschleusen. Und weil ein Cache ohne Punkt weder zur Selbstdarstellung geeignet ist, noch eine ausreichende Akzeptanz genießt, muss für den Fundpunkt oftmals ein extra dafür gelegter, den Regeln entsprechender Alibi-Mystery herhalten. Gelockt wird im heißen Logbuch unverschämterweise als Sockenpuppe und im Alibi-Cache mit normalem Nicknamen. Der Owner erwartet vom Finder Nachweise. Fragwürdige Methoden, die nicht nur dem Ansehen einer globalen Freizeitbeschäftigung extrem schaden, sondern unbedarfte Menschen zu Straftaten verleiten. Das muss aufhören. Das prangere ich an. Doch was kann der Otto-Normal-Dosenverbraucher tun, will er sich nicht durch einen Neat-Archive-Log dem möglicherweise drohenden Unbill des verärgerten Owners und seiner willfährigen Gefolgschaft aussetzen? Nun, die Lösung ist einfach und bewährt. Melden macht frei. Sobald sich eine Suche fragwürdig, regelwidrig oder klar erkennbar illegal gestaltet, abbrechen und Kontakt zu einem Reviewer suchen. Keine Dose ist es wert, eine Vorstrafe zu riskieren, zumal diese Freizeitgestaltung einen zu hohen Stellenwert hat, um sie durch einzelne kriminelle Machenschaften zu diskreditieren. Damit ihr nun Zeit habt, ein oder gegebenenfalls sogar mehrere Male darüber nachzudenken, beendige ich die heutige Sendung. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Sockenpuppe. Eingespielt haben, wisst ihr Bescheid. So. Ist das schön. Findest du schön? Ja. Ja. So, es ist die Realität. Man muss sich damit auseinandersetzen. Wenn du auf einem Mega-Event bist, da hast du alle Gruppen vertreten. So. Und da siehst du dann halt Leute, die fahren zu einem Mega und haben dann, sagen dann vorne den Stempel beim Loggen und danach geht es sofort cachen. Denn meistens, also auch des Öfteren ist es ja so, dass bei diesen größeren Events, dass dann auch für diese Events Caches ausgelegt worden sind und die Leute dann gar nicht mehr auf dem Event sind, sondern dann die ganze Zeit wie die Berserker am Cachen sind. Und da ist es egal, ob dann die Dose auch nicht mehr da ist oder nicht, es wird auf jeden Fall als Fund gelockt. Ja. Weil es einfach wichtig ist. Ich gehe doch nicht an einem Wochenende nur wegen einem Punkt nach Hause. Was soll denn das? Manchmal gehst du ja gar nicht erst nach Hause. Ja, gut, das ist auch manchmal anders. Brauchst du gar nicht erst rausgehen. Ja. Weil du hast ja diesen grundsprechlichen April-Scherz mitbekommen, oder nicht? Ja, ja. Das fördert ja das Ganze immer noch mehr. Hast du ihn denn mitgemacht? Nein, ich habe mich da komplett rausgezogen. Ich habe die Nachrichten dazu gelesen. Habe dann halt gesehen, dass dieses war es im Pazifik, war es im Atlantik? Ich kenne mich nicht aus, ich hatte Erdkundeleistung. Gut, egal. In irgendeinem Ozean war dann halt diese Galaxy da aufgebaut und es war keine Galaxy, das sah aus wie ein Saturn mit Ringen. Siehste, so wichtig war es mir. Ja. Mir war es, ich habe gesagt, okay, es ist 1. April, das ist der April-Scherz von Groundspeak, hahaha. Einmal kurz drüber gelacht und damit war der Drops für mich schon gelutscht. Ich habe mich daran überhaupt nicht beteiligt, weder überhaupt da mich da weiter in die Logs zu stürzen, noch irgendwelche Listings da mir anzugucken, weil, wie gesagt, war ja 1. April. Du bist ja total unlustig. Ich weiß. Okay. Ja, es sind also sehr viele Caches dort als Fund gelockt worden, obwohl da ja überhaupt gar kein Logbuch war und man sich da auch nirgendwo eintragen konnte, also das Übliche, was ja zuerst recht fragwürdig war. Aber dann, na gut, jetzt sind ja alle Logs in Notes umgewandelt und alle Souvenire gelöscht. Das Interessante war, es gab da wohl auch Souvenire für Gegenden, wo die möglicherweise vorher mal gelegen haben, und da hatte man dann plötzlich irgendein Land, wo man noch nie war, und Amerika und woanders noch, wenn du sie dann alle gemacht hattest. Also dafür Souvenire, ja, im Paket. Ja, ne? Super. Es war schon, ja, lustig. Manche Leute haben auch nur Notes geschrieben. Ich habe da mal so durchgeguckt. Mhm. Ja, und manchmal waren sogar richtig anspruchsvolle Logs dabei. Also schick gemacht, muss man sagen, zum Teil. Ich fand es gar nicht so unlustig. Gut, wenn die Leute dann auch wirklich das umsetzen, ja, das heißt also von wegen, wir machen, also ich als Geocacher mache den Spaß mit und schreibe da auch richtig so einen richtig schönen Log dazu. Ja, bin mir im Klaren darüber, das ist jetzt alles eine Spaßaktion. Und dann wirst du natürlich nicht den ganzen Saturn da auf die Art loggen, weil das wäre ja ein Riesenaufwand. So. Wenn man sie dann bei ein paar Caches dann aufwendige Logs geschrieben hat, sehe ich das so, ja, der macht den Spaß mit. Aber dieses Thanks for the Cache und nur damit dann aus diesem Saturn dann ein kompletter Smiley Saturn wird, ja. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie viele Caches waren, erinnert sich noch dran? Ich meine, 66 meine ich. Ja gut, ich habe jetzt 66 Punkte mehr auf der Uhr, haha. Und ich habe jetzt Souvenirs geerntet, hahaha. Ha, ha. Und jetzt bin ich ja der Größte. Was soll man damit machen? Was soll man mit diesen Leuten machen? Die das dann bitter, also wirklich bitter ernst für ihre Statistik genommen haben, so nach dem Motto, ich habe jetzt 66, 67 Punkte mehr. Ha, ich habe meinen Soll für die heute erfüllt. Und morgen mache ich den nächsten Kraftweg. Und dann habe ich wieder 60 Punkte mehr. Ha, dann habe ich bald 33.000 Pfunde auf der Statistik. Ja, ganz toll. Du hast Kraftweg gesagt. Ja, sicher. Wow. Ja, ich kann das Zeug immer nicht leiden. Ich werde kein Freund von diesen Kraftwegen, Powertrails und wie sie die Leute alle nennen. Ich mag es nicht. Ich habe es ausprobiert. Ich habe es mir angeguckt, weil wenn ich das Maul aufreiße und mich darüber etwas echauffiere, dann muss ich mir jetzt wissen, worum es geht. Und das, was ich da gesehen habe, was ich mitgemacht habe, das hat für mich nichts mit Cachen zu tun. Alle 160, alle 200 Meter sich zu bücken, nur um eine Dose da irgendwo, die lieblos irgendwo hingeklatscht ist, ja, Paddling oder ähnliches, ja, wo die Leute nicht mal die Zeit haben, um das Logbuch wieder vernünftig in den Paddling zurückzupacken, sondern einfach nur alles reingestopft wird. Was soll ich mit dem Kram? Deswegen, also Kraftwege sind für mich, sie waren und sie bleiben es auch für mich ein rotes Tuch. Also gehst du lieber urban cachen? Jein. Jein. Weil es gibt Gegenden, wo urbanes Cachen Spaß macht, weil die Leute es wirklich darauf angelegt haben mit ihren Caches, zum Beispiel Letterboxen, Multis und so weiter, wo sie dir das zeigen möchten. Die möchten dir in diesem Ort, also in dieser Stadt, möchten sie dir schöne Ecken zeigen. Aber wenn es da einfach nur darum geht, mal wieder grün, ja, die Innenstadt komplett grün zu machen, um hinter jedem Regenrohr da irgendwo Nanomagneten hinterzupappen, das hat für mich wieder auch nicht, da sehe ich doch nichts bei. Das sind irgendwie nur mein erster Cache oder hier musst du unbedingt noch ein Cache hin. Es gibt, wie gesagt, Städte, wo es schöne Caches gibt, wo es sich auch wirklich lohnt. Das sind teilweise auch die alten Caches, ja, wo Leute sich wirklich damals viele Gedanken gemacht haben, wie kann ich etwas machen, wie kann ich etwas langlebig machen. Und da macht das dann auch Spaß. Hamburg zum Beispiel. Ich war jetzt in Hamburg. Siehste, ich habe ja immer gesagt, globales, ja, also die globale Aussage, urbanes Cachen ist nicht meins, musste ich revidieren. Gut. Weil? In zwei Fällen. Einmal jetzt in Hamburg und auch neulich in Köln. In Köln? Ja, aber kommen wir erstmal zu Hamburg. Gut. Also, ich habe in Hamburg legendäre Caches gemacht. Hört sich wie an. Zum Beispiel Voss Margarine. Hört sich nach Möstfjern. Ja, genau. ich habe auch in Hamburg idyllische, teils verwunschene Orte, die ich so nicht erwartet hatte, gesehen. Es waren zum Beispiel eine Kaimauer hinter Gestrüpp mit einem supergeilen Hafenpanorama oder eben auch solche ja alten Dinge wie den alten Elbtunnel. Ja, aber ich bin also in diesen Elbtunnel runter, nicht mit dem Aufzug, weil das ist jetzt nicht so, warst du da schon mal? Nein. Du musst dir das nicht vorstellen, wie so der normale Elbtunnel, du fährst oder gehst über so eine Rampe runter und dann unter der Elbe durch und kommst hinten über eine Rampe irgendwann wieder raus. Mhm. Nee, nee. Der Elbtunnel selber, der ist nicht urig breit. Man kann wohl mit dem Auto durchfahren, theoretisch möglicherweise, wenn es so eine alte oder eine kleine Gurke ist. Mit so einem Dodge Ram würde es nicht klappen. Das bedeutet, du hast einen kuppelförmigen Bau. Und in dem Bau sind auf der einen Seite, da kommt eine Straße an, da kannst du in so einen Lastenaufzug, da sind 4 Stück oder so nebeneinander, mit dem kannst du jetzt runterfahren bis auf das Niveau von dem Elbtunnel. Da kannst du durch diesen Elbtunnel, meistens machen das halt jetzt mit Fahrrad oder seitlich über 2 schmale Streifen so zu Fuß, weil er eben nicht so breit ist. Und auf der anderen Seite kannst du wieder einen Aufzug und fährst wieder hoch. Auch wieder in so einem Bau. Oder du gehst seitlich, halbseitig, Treppen runter bis auf dieses Niveau in diesem Kuppelgebäude. Gefühlt, wie viele Etagen sind das? 3 bis 4. Ach, okay, ist jetzt nicht so wahnsinnig. Ja. Nee, aber also es ist machbar. Ich bin also auch runtergegangen, dann durch den Elbtunnel durch, beziehungsweise bis zur Mitte, wo ja dieser Geocache ist. Da soll es also eine Dose geben. Petling, Mikro, irgendwas. So in der Richtung. Eine Filmdose, keine Ahnung. Keine Ahnung deshalb, weil sie war ja nicht da. Und ein TB-Aufkleber ist da an einem Schild. So. Jetzt habe ich, wie ich nun mal bin, DNF gelockt, weil Dose war ja nicht da. Richtig. Eine ganze Menge andere Leute haben es als Fund gelockt, teils mit Foto, teils ohne Foto, teils mit der Begründung, sie waren ja da, weil der TB-Aufkleber ist ja auch da. Ich habe dann später, als ich draußen auf der anderen Seite war, auch noch ein paar Cacher getroffen, mit denen auch zusammen Cache gemacht, weil die haben an der falschen Ecke gesucht. Da muss man über diese, also es ist eine Straße und neben der Straße geht eine etwas höhere Mauer her, aber über diese Mauer kannst du drüber klettern, weil da eben Leitern über diese Mauer gehen, bis zu dem Kai, der auf der anderen Seite ist. Okay. Ja, also ganz normal, legal kannst du darüber gehen und dann kommst du halt auf so ein bisschen Hafengebiet. Sehr schick und ja, die guckten also hier an einer Stelle, wo auch das GPS hinzeigte und wo man auch gucken konnte, weil da war ein Rohr und da in dem Rohr war ein Draht und da hätte also die Dose sein können, was aber nicht war. Die war halt auf der anderen Seite. Mhm. Dann hingelesen und da stand irgendwas von drüber und dann war mir schon klar, okay, wirst wohl rübergehen müssen. Das habe ich dann auch mit dem Mädel von denen gemacht und ja, da war sie dann auch. Da waren noch eine ganze Menge Leute, die da Fotos gemacht haben und so, okay, war aber unproblematisch zu loggen. Ja, und die haben den auch so gelockt. Dann hat man natürlich noch so ein paar Sachen ausgetauscht, also Infos ausgetauscht, wo man da hingehen könnte, zum Beispiel auf irgendeiner Kirche, muss wohl noch ein schöner Cache sein, und aber so viel Zeit hatte ich da auch nicht. Ja, dann bin ich so an Blum und Voss vorbei, richtig schöner großer Anker vor dem Gebäude, ne, an der Straße, und dann dachte ich, meine Zeit, jetzt gehst du hier, also es wären nur ein paar hundert Meter Luftlinie gewesen, aber das war so gefühlt ein Kilometer. Es war ziemlich warm. Ich hatte eine Jacke an, die ich nicht hochkrempeln konnte, weil unten die Bündchen waren zu eng. Das neue Tarnfleck lässt grüßen. Ja, das ist also sehr nervig an dieser Fließjacke. Auf jeden Fall ging ich dann bis zu diesem Ort, wo der König der Löwen aufgeführt wird. Ne? Mhm. Also in Hamburg werden ja sehr viele, wie nennt man das jetzt? Musicals. Ist das Musicals? Ja, ja, ich bin ja immer so innerlich bei Oper und Operette und nein, es sind ja Musicals, genau, wo die aufgeführt werden. Und ja, da musste aber einen ziemlich großen Bogen eigentlich noch um so einen Arm von so einem Hafen neben Ärmchen rumgehen. Und da finde ich tatsächlich, wo der Cache dazu ist, eine Ecke, da ist Sand, ein großes Feld aus Gestrüpp, richtig hohem Gestrüpp. Mhm. Da gehen dann so vereinzelt so ein paar kleine, ja, Pfade durch. Und dann gehst du da durch und stehst plötzlich auf einer gefühlt Jahrzehnten vergessenen Kaimauer. Und da ist dann noch so ein Mensch, der macht da Fotos und hast ein Wahnsinnshafenpanorama. Also auf dieses Gebäude von dem alten Elbtunnel und überhaupt, das sieht so genial aus und du fühlst dich da an so einer total verwunschenen Ecke und ich habe das so auch gar nicht erwartet. Mhm. Ja, richtig geil. Und allein dafür hatte sich dann dieser Umweg schon total gelohnt. Und die Schiffe fahren vorbei und es ist so total ruhig und irgendwo hinter dir, 80, 100 Meter weiter, ist dann so die große Kaimauer mit irgendwelchen Skulpturen, die ja, mit so kleinen Kacheln gefliest und total bunt schillernd an der Landschaft stehen. Und dann ist dann dieses Gebäude, wo dieser König der Löwen aufgeführt wird dann eben. Und da sind auch ziemlich viele Leute und die warten vielleicht auf die Aufführung und labern und machen und tun. Und du kriegst das an dieser Ecke gar nicht mit. Weißt du, das ist so eine stille, verwunschene Ecke. Wo keine Touris hinkommen. Ja, und die hätten eigentlich nur runter in den Sand gehen müssen und einmal um eine Kurve rum und dann wären die auch da gewesen. Aber ja, die wissen es ja nicht. Nee. Na, aber wie gesagt, alleine dafür hat es sich schon gelohnt. So, also durch den Elbtunnel durch, das Ding gesehen und so gut, bin ich dann auch wieder zurück. Ja, wieder durch den Elbtunnel, Dose war immer noch nicht da. Immer noch Leute am Loggen. Ja. Auf der anderen Seite wieder rauf zu Fuß und ja, und dann haben wir uns halt noch mit Bekannten in Hamburg getroffen. Einen schönen Abend verlebt. Lecker gegessen. Das war auch so geil. Wir waren in der Altstadt und haben uns überlegt, oh, hatten ja Hunger, wollen jetzt irgendwo was essen. Ja, versuch mal an einem Wochenende in Hamburg in der Altstadt eine Restauration zu finden zur besten Abendessenszeit. Es war schier unmöglich und nirgendwo gab es was und dann haben wir einen Laden aufgetan, der hieß Paris, also Paris. Mhm. War preislich auch nicht unbedingt ein Schnäppchen. Wir haben dann mal, weil es ja schon ziemlich voll aussah, freundlich gefragt, ob man vielleicht noch einen Platz für vier hat und da wir den ganzen Tag unterwegs waren, waren wir auch nicht unbedingt so gekleidet, dass man jetzt sagt, das passt und die wollten da mal so essen gehen, ne? Sondern es waren doch mehr so die Kescher-Klamotten drin war ein, ich, kennst du diese alten Filme, wo ein Schwarzer mit so einem weißen Hemd und Hosenträgern und so einer Weste so den Butler mimt. So eine Bedienung war da auch. Also das totale Klischee von früher. Man fühlte sich so ein bisschen so in die ja, ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt. Wobei die meisten Leute, die da gegessen haben, die waren eben auch, ja, manche waren richtig toll angezogen, manche auch weniger, ne? Also ganz normal eben, wie das eben so ist. Aber es war schon so, von der Atmosphäre her war es schon was Besonderes. Die Preise waren auch was Besonderes. Aber ich muss sagen, das Essen selber rechtfertigte diesen Preis. Ja, also es war richtig lecker. Ja. Ja, also wer in Hamburg mal ins Paris geht, der wird mit Sicherheit auf seine Schlemmerkosten kommen. Ja, dann konnten wir fast sehen, Eine Dame ist am Nebentisch aufgestanden, ging dann in Richtung Toilette, aber da ist dann so eine Stufe. Und die hat sich vollgelatzt. Oh. Das war also auch noch sehr spannend, aber man musste also nichts machen und es waren auch sofort Leute zugegen, die dann ihr aufgeholfen haben. Ich glaube auch, die war jünger als ich. Also, naja. Aber es war doch ein sehr, sehr schöner Abend und dann haben wir abends noch ein, ja, so ein bisschen um die Binnenalster rund gegangen und Abendpanorama genossen, versucht ein Döschen mitzunehmen und so. Es war also sehr, sehr schick. Aber halt nicht Döschen auf Gedeih und Verderb, sondern weil es halt gerade da war. Ne? Ja. Es war halt gerade da und es war ein sehr, sehr schöner Abend. Es gab zwar eine Sache, die den Abend überschattet hat, das war also eine schlechte Nachricht, die wir bekommen haben, aber da möchte ich hier im Podcast nicht drauf eingehen. Okay. Ja. Gut, aber du warst ja nicht nur in Hamburg cashen, du warst ja auch noch, du hattest ja gesagt, Köln. Ja. Ist ja, also da musst du jetzt aber mal versuchen, mich zu überzeugen, weil bis jetzt das, was ich in Köln gecashed habe, ja, es war nett, aber das war es auch. Ja, die Events waren besser als die Dosen. Ja, und du warst sicherlich schon mal auf dem Event at the Beach. Ja. Genau, also kennst du die Poller Rheinwiese? Jawohl. Vom Event at the Beach. Richtig. Aber kannst du dir die auch ohne Event at the Beach vorstellen? Ja gut, dadurch, dass ich so ziemlich am Anfang da war, wo noch keiner da war, kann ich mir die Poller Rheinwiese auch ohne Event vorstellen. Ja, also wir waren da. Frau hatte sich noch mit Mansan aus ihrem Clan getroffen. Das war also eigentlich der Hauptgrund, warum wir da hingefahren sind. Mhm. Die wollten da so ihre Mansis oder war es Flags oder was auch immer. Irgendwas wollten sie da machen. Ja. Und ich dachte dann, och, guckst du doch mal, ob es da noch das ein oder andere Döschen gibt. Ne? Von den alten Dosen, die da liegen. Von Dosen, die da liegen, ja. Warst du in Richtung der Zwillinge unterwegs? Nee, ich war in Richtung Dom unterwegs, ah, okay. Richtung Deutzer Brücke. Mhm. Und die Deutzer Brücke, diese Drehbrücke, die hatte ich früher schon mal gefunden gehabt und die ist ja mittlerweile reloaded. Also hätte ich da nochmal hingehen können. Aber überhaupt war eben da dieses Stück Wiese quasi von der Eisenbahnbrücke, der Südbrücke, bis zu der Severinsbrücke. Weil kommt ja diese Drehbrücke und dann kommt, meine ich, es ist die Severinsbrücke da, diese grüne mit dem Pinünkel. Ich kann mich auch irren, ist ja auch wurscht. Ja, bis dahin. Und das Erste, was wir gefunden haben, oder ich fange anders an, das Erste, was uns begegnete, war so eine Gruppe Goths. Männer in Schwarz und Frauen auch in Schwarz. Ja, die sich interessant rhythmisch zu, ich weiß nicht, ob es Trance oder House, ich kenne mich ja mit Musik nicht so aus, Trance oder House irgendwie war, in großer Lautstärke unter der Brücke, wie eigentlich immer, bewegt haben. Also, da war wieder richtig Rambazamba, ne, so ufz, ufz, ufz, ufz, ufz mit Mucke und die tanzten da so ein bisschen ab und hatten da Party und ein paar Grills aufgebaut und das Wetter war ja auch schön. Und wir trafen uns dann mit unseren Bekannten und die gingen dann mansen und ich ging dann halt so mit und machte mal so den einen Abstecher zum Wasser, wieder auf die Wiese, zur Dose, wieder auf die Wiese, zur Straße, wieder auf die Wiese. Also man traf sich immer wieder, weil die haben sich ja mit sehr niedriger Geschwindigkeit am Handy festklammernd über diese Wiese bewegt und ich hatte dann viel Zeit, so rechts, links, drumherum mal ein bisschen zu gucken, ein paar Fotos zu machen und auch das ein oder andere Döschen einzusammeln. Mhm. So. Und das Erste, was ich gefunden habe, da habe ich dann zu Hause schon geguckt, das war eine Dose, die lag direkt am Ufer in so einer, ich sag Strauch, in einem Strauch. Ja. Lag die. Und es war aber keine Lock-on-Lock-Dose, sprich eine Dose mit Dichtung, sondern ja so ein Tupper-Ding, wie man das halt früher hatte. Ach du Schande. Und da haben früher schon Leute gesagt, ja, aber das Logbuch ist ja nass. Wie unerwartet. Also erstmal stand ich ja dann schon so ein bisschen im Wasser, um überhaupt dran zu kommen. Und musste mich dann auch mit dem Stöckchen das Döschen da raushangeln. Ja, und dann kriegte ich die dann irgendwann und machte die auf und dann stand da schon das Wasser drin und das Logbuch war sickennass. Und das Interessante war, also ich konnte mich natürlich noch reinschreiben, da ich einen vernünftigen Stift hatte. Mhm. Aber vorher habe ich dann gelesen, haben einige Leute einfach nur mal die Dose fotografiert, das Logbuch fotografiert, irgendwas fotografiert mit der Begründung, Logbuch ist ja nass, kann ich mich nicht reinschreiben. Also auch wieder Fotolog. Ne? Die Dose ist an der Stelle vollkommen ungeeignet, aufgrund dessen, wie sie beschaffen ist. Und an der Stelle, da wird wohl öfter Hochwasser sein. Dass die überhaupt noch da ist, hat mich schwer gewundert. Also, wenn der Rhein da mal so richtig reißend durch den Strauch geht, müsste die eigentlich, ist er aber nicht. Sie ist da. Ja, aber halt, es Sicke ist nass. Die falsche Dose. Ja, ja. Aber das ist halt dann so. Ne? Ja. Ja. Und so ist es öfter. Also, du findest sehr oft TB-Hotels mit Kunststoffschraubdosen. Dann sind da Fundloks mit Logbuch nass, noch und nöcher. Das ist schon seit 3 Monaten so, weil ich habe es vor 3 Monaten schon gefunden. Mittlerweile gibt es 3 Need-Maintenance-Logs und keiner fühlt sich mal bemüßigt, einen NA-Log zu schreiben, weil der Owner offensichtlich seit 3 Monaten nichts tut, ewig viele Leute sich schon drüber ausgelassen haben, aber alle so, ja, gefunden, aber Logbuch nass. Ja. Warum nicht? Warum sagt da nicht mal einer, okay, wenn der jetzt seit 3 Monaten die Leute ignoriert, dann schreibe ich jetzt nicht ein Logbuch nass, Need Maintenance Log, sondern jetzt sage ich, ja, Logbuch immer noch nass, Need Archived, Ende. Ich bin doch kein Nestbeschmutzer. Was? Ich bin doch kein Nestbeschmutzer. Ich kann doch jetzt nicht, die Dose ist ja noch da. Es ist zwar kein richtiger Cash mehr in dem Sinne, weil du außer mit Spezialstiften mittlerweile dich nicht mehr im Logbuch verewigen kannst. Aber du bist doch, stell dir vor, die Dose ist dann weg. Ja, dann ist sie weg. Natürlich. Aber das will ja die Köpfe der Leute nicht rein. Wenn eine Dose nicht mehr da ist, wenn sich der Owner um die Dose nicht mehr kümmert, ja, dann muss das Zeug weg. Zack, NA, Ruhe im Karton, die Reviewer kümmern sich um den Rest. Im Zweifelsfall bei uns hier in der NRW ist es ja der Eigengott, der sich um diese Sachen kümmert. Und da wird dann gesagt von wegen, lieber Ona, du hast jetzt noch exakt, ich kenne das jetzt nicht, wie Roland das genau abwickelt. Da hat der Ona hat dann eine gewisse Zeit, die er dann, wo er sich um die Dose kümmern kann. Wenn er es innerhalb dieser Zeit nicht macht, scheint er kein Interesse mehr an diesem Cash zu haben. Genau, Wartung. Das ist das Problem. Ja. Ja, aber, wie gesagt, ich war auf dieser Polarrheinwiese, habe mir dann die Drehbrücke angeguckt nochmal. War auch überhaupt nicht viel los, bis auf diese Motorrollerfahrer mit richtigem Kennzeichen, denen es total egal ist, dass du die Brücke an dem Wochenende nicht befahren darfst. Die fahren dann trotzdem. Ja, klar. Dann ist da so ein Hafenarm, sag ich, so mit Kaimauer und allem. Und da lagen richtig große Schiffe. Ich denke mal, das waren so Hoteldinger. Mhm. Arosa irgendwie. 2 Stück. Mhm. Und wenn du diesem Arm dann folgst, auf so einer Art Deichweg, der halt oben lang geht und dann zu den Polarrheinwiesen halt abfällt, ja, kommst du dann unter dieser, ich meine, Severinsbrücke raus. Und dann stehst du quasi im Rhein unter der Brücke auf so einem Zipfel und rechts von dir geht dieser Hafenarm lang und links von dir geht der Rhein lang mit einem schönen Blick auf den Dom und auf die Brücken, die dann noch kommen und auf die ganze Schifffahrt. Und das ist so ein richtig schönes, verwunschenes Eckchen. Da habe ich so auch nicht erwartet. Und dann bin ich seitlich so ein paar Treppen runtergegangen und dann kam ich wieder zum Ufer und man musste mal abwarten, bis der Wellenschlag von irgendeinem Pott, der da vorbeigefahren ist, abebbte, damit du die letzte Stufe auch runtergehen konntest auf die Wiese, sonst hattest du nämlich bis zum Knie in die Hose nass. Bin dann auf diese Wiese wieder runter und dann da am Ufer lang gegangen. Strandgut, alte Bäume, wo so Leute ihren Grillplatz mal irgendwann eingerichtet hatten. Also wieder so ganz verwunschene kleine Ecken mit einem super Blick auf die Kranhäuser, auf den Dom, auf die Schiffe, auf irgendeine Kirche, die dann zwischen diesen ganzen großen Häusern steht, am anderen Ufer. Und trotzdem stehst du irgendwo ganz alleine, weil du sonst überhaupt keinen siehst. Weil durch das Gestrüpp und was dann da ist zum Teil und noch ein bisschen Bewuchs, du quasi abgeschottet bist vor allen anderen. Und wie gesagt, so nicht erwartet und das mitten in der Stadt. Schick. Ich finde das schick. Und seitdem sehe ich da vieles anders und habe mir auch gedacht, wenn du die Stadt nicht als Ganzes siehst, sondern wirklich nur so lokal diese kleinen Plätzchen für sich nimmst, hat so eine Stadt eigentlich auch irgendwo ihren Charme. Und da kann ich viele Leute verstehen, die sagen so, hey, Kölle, ne? Oder Hamburg oder was auch immer. Weil Stadt ist ja für mich so laut, Stinkerei, Lärm, dieses ganze Drumherum, diese versifften Ecken und ja, streckenweise so die Leute, die dann da sind, das ist so eben anders als bei uns auf dem Dorf, ne? Aber nein, ich muss da echt eine Lanze brechen. Stadt ist oder kann an solchen Sachen festgemacht auch richtig schön sein. Ja, glaube ich dir jetzt gerne, aber mit den Erfahrungen, also wenn wir jetzt diese beiden Erfahrungen übereinander legen, dann läuft es darauf hinaus, bezüglich unseres Hobbys, des Cachens, du musst in der Stadt, wenn es um urbanes Cachen geht, musst du eigentlich theoretisch das 1% finden. Das 1%, wo dann genau du an solche Orte hingeführt wirst. Alles andere, in der Fuzo, wie gesagt, die Nanos hinter den Regenrohren und so weiter, das macht dann halt für mich dann, ist nicht attraktiv. Also wirklich, wenn man dieses 1% findet, durch Leute, die dort vor Ort halt schon seit Jahren cachen oder Einheimische, dass man dann an diese Stellen geführt wird. Aber so als Außenstehender hast du eigentlich kaum Chancen, diese Ecken sonst zu finden. Ja. Aber was cachen eben? Jo. Aber Köln, ich kam jetzt neulich in eine Firma rein und da liegt morgens immer an der Pforte eine Zeitung, die ein Arbeitskollege für seine Holde, die auch da arbeitet, hinlegt. Okay. Und ich bin dann schon mal so frech, so, hey, du hast ja noch ein paar Minuten, guckst einfach mal eben rein. Mhm. Das ist eins von diesen Blättern, die millionenfach gelesen werden, aber aus einer reißerischen Aufmachung wenig Inhalt bieten. Mhm. Okay, die Kategorie also, kennbar. Ja, so. Tageszeitung nennt sich das. Ja. Und da las ich dann, in Köln soll es demnächst Parkbänke geben, die USB-Anschlüsse haben, wo du dann dein mobiles Endgerät dran laden kannst. Hat die Stadt zu viel Geld? Ich weiß es nicht. Ich las das nur und dachte so, interessant. Man hat ja so Filme gesehen, wo du auch Ladestationen an Flughäfen hast, ne? Mhm. Wo du dein Handy laden kannst oder im Zug. Am Zug oder wo auch immer. Und da habe ich ja als paranoischer Mensch schon immer gesagt, wenn du kein Ladekabel hast, was nur Ladestrom und keine Daten erlaubt, kannst du ja schon genug Möglichkeiten haben, Schadsoftware auf das Endgerät zu ziehen. Korrekt. Zum Beispiel, passende Sache dazu, las ich jetzt bei Heise im Internet, an der Universität Illinois hat man 297 USB-Sticks als Köder ausgelegt. Da war jetzt keine Schadsoftware drauf, sondern die haben nur Software drauf getan, die sich, wenn du sie an den Rechner angesteckt hattest und der halt Möglichkeit zum Internet, also eine Verbindung zum Internet hatte, sich dann bei denen gemeldet hat. Das heißt, man wusste, okay, der wurde mal irgendwo angesteckt. Und da war dann auch ein Fragebogen drauf für die Leute, dass die dann sich darüber äußern könnten, warum hast du das gemacht? So, von der Auswertung war es halt so, dass auf diesem Universitätsgelände 98% aller Sticks eingesammelt wurde. Und von diesen Findern haben 48% die USB-Sticks angeschlossen, mit der Begründung, dass sie wissen wollten, wem der eventuell gehört. Es muss wohl auch drauf gestanden haben, da bin ich mir aber jetzt nicht sicher, so, ich weiß nicht, ob die jetzt so Klausuren hatten, so Klausurvorgaben oder, weißt du, so eben möglicherweise Antworten für anstehende Klausuren. Ja. So. Und über den Fragebogen kam dann halt raus, dass 86% der Leute, die das angeschlossen hatten, auch keinerlei Sicherheitsbedenken hatten, das zu tun oder Angst hatten, dass da möglicherweise Schadsoftware drauf war. So, und jetzt sollen halt in Köln laut Boulevardpresse Parkbänke mit USB-Anschluss kommen, wo du das Mobilgerät aufladen kannst. Da muss also jetzt quasi irgendein Bösewicht nur hingehen und sagen, okay, dieses USB-Device oder diesen USB-Anschluss, den deklariere ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob man das kann, aber man liest ja sowas so als HID, ne, Human Interface Device, ähnlich wie eine Maus. Mhm. Und dann wird ja, du kennst dich ja da aus, auf Systemrechtsebene das Ding ganz einfach als Eingabegerät erkannt mit, ich denke mal, Administratorrechten, und wenn dann eine Schadsoftware ist, zack, hast du sie. Korrekt? Man kann da viel Schindluder treiben, ja. Ja. Geh jetzt nicht davon aus, dass einer, der das macht, Ahnung hat, sondern geh davon aus, es ist dieser Unbedarfte, ich habe jetzt nur noch 2% Akku, da schließe ich jetzt an der Parkbank an. Ja, und die wenigsten haben den Telefon, werden ja nur noch Datenkabel mitgegeben, und dann bekommt man ja nur noch so einen kleinen Stecker, um dann das Gerät, das Mini-Netzteil hat ja kein eigenes Kabel mehr, sondern das USB-Datenkabel wird ja dann dort in dieses Netzteil reingesteckt. Das heißt, die Leute haben nur noch Datenkabel. Bedeutet, im Umkehrschluss, kurz einmal diese Parkbank ein bisschen modifizieren, ja, auch wenn das Ganze dann mit Stahl oder sowas, ja, sicher gemacht wird, ja, und eigentlich normalerweise der Zugang nicht möglich ist. Wer sagt denn, dass ich nicht da schnell meine eigene Parkbank hinstelle? Die Leute sind es gewohnt, dort ihre Telefone laden zu können oder MP3-Player oder sonst was. Und dann kann man da machen, was man will. Also, wie gesagt, ich finde es viel schlimmer, dass diese 86% keine Sicherheitsbedenken haben. Das finde ich viel schlimmer. Was mich da jetzt ein bisschen, oder woran ich mich jetzt ein bisschen erinnere, sind diese Dead Drops. Kennst du? Ja, von früher. Ja. Hey! Irgendjemand in der Wohnung unter dir bohrt Löcher. Ja, ich glaube, da machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Denn wir wissen nicht, wie viele Löcher er noch bohrt, und wir wollen die Audioqualität verbessern. Wenn er durchkommt, sagen wir Bescheid. Nimm mal auf. Ja, Pause ist beendet. Das ist live. Hoffentlich ist dieser Spinner auch jetzt durch. Ja, wir werden es gleich merken. Weißt du, das ist wieder der Grund. Oh, die sind lecker. Mhm. Wollen wir hier holen? Das ist. Nee, lass. Ja, gut. Sonst matschen wir die ganze Zeit nur. Nein. Das ist der Grund, warum ich eben statt Mehrfamilienhäuser und überhaupt dieses ganze Zeug scheiße finde. Weil bei mir zu Hause bohrt nur einer, und das bin ich. Und wenn ich irgendwas aufnehme, bohrt da keiner mehr. Gut, kann man nicht aussuchen. Nee. Ja. Aber lecker sind sie, oder? Genau, wo waren wir eigentlich? Dead Drops. Dead Drops, genau. Also kannst du dich noch an diese Dead Drops erinnern? Ja, früher. Aber das ist wirklich Urzeiten her. Urzeiten kann nicht sein, weil zu Urzeiten gab es noch keine USB-Sticks. Dass die USB-Sticks in der Art verwendet wurden, ist wirklich in dem Sinne schon länger her. Für mein Empfinden. Ja, stimmt, du bist ja noch jung. Richtig. Nein. Also es werden immer noch gerne USB-Sticks in Hauswände eingezimmert und so, ne, eingemauert. Und dann kannst du mit deinem Gerät dann dran gehen und da irgendwas drauf spielen oder runterholen oder was auch immer als Datenverteilzentrum. Bitte. Ich habe das mal gegoogelt. Also viele Leute hatten ja auch schon mal die Idee, das oder so etwas als Station für Caches anzulegen. Ja. Hat es auch schon gegeben. Entspricht zwar nicht der Guideline, ist aber egal. Ja. Weil mittlerweile wird da wohl drauf geachtet, wenn man es mitbekommt. Ich hatte es gegoogelt und festgestellt, dass man auf solchen Sachen schon Bombenbaupläne gefunden hat. Also, ja. Ich gehe davon aus, Schadsoftware mit Sicherheit auch. Richtig. Aber nichtsdestotrotz, ne? Insofern kommen die dann wieder. Oder man macht jetzt einen Dead Drop einfach in das Röhrchen einer Parkbank. Kannst du ja machen, so ins Gestell. So, der Parkbank, machst ein Schild dran, Ladestation. Ja. Zack, schon hast du sie wieder. Richtig. Ich werde meine mobilen Endgeräte nicht an Parkwinkel anschließen. Vor allem im Zeitalter von Powerbanks ist es auch nicht mehr notwendig. Obwohl, ich weiß gar nicht, darf man sowas, ich sag's einfach mal. Stell dir mal vor, du bist ein Obdachloser, die ja klischeemäßig oftmals auf Parkbänken schlafen müssen. Und es gibt doch diese USB-betriebenen Tassenwärmer. Ja, die gibt es. Die so am Rechner anschließt, wo du dann deine Tasse draufstellst, aber damit dein Kaffee warm bleibt. Die könntest du doch dann eigentlich als Wärmepads an diese Parkbank anschließen und dann schläfst du warm. So in der Übergangszeit. Ich weiß nicht, ob der Strom ausreichen wird, den diese Parkbänke liefern können. Wenn er es nicht schafft und man die Dinger anschließt und da irgendwas durchbrennt, dann hat man da auch nicht lange Spaß dran, glaube ich. Richtig. Nun ja, so ist es. Ja, das zum kurzen Auszug in Sachen urbanes Kaschen und Pollereienwiesen und was man sonst noch so hat. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch auf der Liste stehen? Na, du und deine Liste. Ja. Ich glaube, heute wird so ein Podcast, wo ich die ganze Zeit rede. Das wird aber auch sehr anstrengend hier für die Leute. Nee, das wird sich gleich ändern. Ja? Ich komme auch noch. Gut, du kommst. Lassen wir das. Aber wir haben ja sowieso schon den Index, also insofern ist egal. Ja. Die Hochsitze haben Nachwuchs bekommen. Ich hörte davon. Ja. Ich hatte eine ungefähr 6 Kilometer lange Runde durch den Wald gemacht. Mit einigen Höhenmetern. War sehr schick. Da lag auch schon mal was anderes. Insofern war uns die Gegend bekannt. Ja, und dann standen da locker 20 niegelnagelneue Hochsitze. Teils auf dem Weg, teils am Weg, mal allein, mal zu zweit, mal zu viert, mal zwei auf dem Weg, dann einer ungefähr 6 Meter weiter, neben einem Baum, wo eine Zielscheibe drauf gemalt war, okay, die man aber von dem Hochsitz aus schlecht beschießen kann. Mhm. Sie waren also entlang dieser Route überall verteilt und irgendwann kamen wir dann auch an dreien vorbei. Sah zuerst aus, als wären es drei. Und es kam noch direkt ein Trecker, der hat den ersten dann aufgeladen und weggefahren. Und in dem sahen wir, da lagen noch welche. Und im Wald war dann wieder einer. Und man konnte über diese beiden, die da lagen, quasi wie über eine Kimme auf das Korn, was hinten auf der anderen Seite im Wald steht, gucken. Und dachte so, hey, jetzt fehlt nur noch der Rehbock, der da vorbeikommt. Und apropos Rehbock, jetzt ist ja irgendwann der Maibock auf. Also liebe Leute, wenn ihr zufällig im Bergischen, in der Gegend von Engelskirchen, im Wald eine etwas längere Runde macht, wo irgendwo ein recht neuer Hochsitz am Weg steht, kleiner Tipp, wo der steht, stehen noch viel mehr. Aber es war richtig absurd. Du gehst wirklich so eine breite Waldautobahn, die gabelt sich und mitten Auf dem einen Weg, der abgeht, mitten drauf, nicht am Rand, steht dann Puppenhochsitz. Steht da rum. Gut, die werden ja also irgendwann demnächst dann die haben die jetzt wahrscheinlich alle verteilt. Ja. Ne, so, neue Saison geht und zack, wir bauen mal was Neues. Ja. Aber es war jetzt für uns nur diese Runde. Ich gehe mal davon aus, das gibt da noch viel mehr. Das hat, da hat jetzt einer 20, 30, vielleicht 40 neue Hochsitze in seinem Waldstück eingerüstet. Das ist schon der Knaller. Also nach Caches würde ich da im Moment vielleicht eher nicht ausloben. Ja, aber das, da sind wir wieder beim Thema. Leider gibt es ja immer noch einen Teil der Geocacher, denen ist das Ganze vollkommen egal. Die sagen dann ganz einfach, hey, da ist Platz und da schicken wir dann einen Kraftweg rein und die Leute haben auch nichts Besseres zu tun, die Punktesammler, das nachts zu machen. Da freut sich der Jäger doch. Komisch, da bewegt sich etwas und sie haben keine Taschenlampe an. Tja, so wie ein Reh. Nachts schießt man keine Rehe. Dann halt morgens. Da brauchst du keine Taschenlampe. Aber Wildschweine. Leckere Wildschweine. Ja, das ist eine andere Nummer. Nein, aber das hatten wir ja damals auch beim Hochsitz-Podcast schon öfter mal gesagt. Die Leute wissen gar nicht, wie oft sie eigentlich schon eine Mündung gesehen haben. Und ja, eigentlich nur Glück hatten, dass der Jäger möglicherweise keinen nervösen Finger hatte. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war schon sehr spannend. Und man fühlte sich so ein bisschen so unterschwellig, als würde da jemand sein, der keine Geocacher mag, weil das ja genau an dem Weg steht, ne? Ja. Zog sich da echt lang. Ich habe auch lustige Fotos gemacht und ich habe zu dem Cache im Log auch die gesammelten Werke von Hochsitzen gepostet, weil ich glaube, er hieß auf dem Holzweg. Ja, aber es gab genug von diesen Hochsitzen. War schick. Ja, ein Multi. Ja, Multis. Mensch. Da sind wir, kommen wir langsam in meine Richtung, weil du wirst es nicht glauben, wir waren mal wieder richtig cachen. Kommt in der letzten Zeit ja seltener vor. Liegt ja bei dir. Ja, aber leider im Moment beruflich recht eingespannt und ja, das bisschen freie Zeit, was man dann hat, da sind noch so viele andere Sachen zu erledigen, da fällt das Geocachen dann hinten so ein bisschen über. Aber wir haben es dann endlich mal geschafft, befreundete Cacherin. Wir haben ungefähr vor 2,5 Jahren haben wir uns mal zum Cachen verabredet, haben gesagt, wir müssen mal zusammen einen Multi machen. Vor 2,5 Jahren haben wir das gesagt. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall, jetzt nach 2,5 Jahren haben wir es endlich geschafft, einen Termin zu finden und auch einen schönen Cache. Denn in der Nähe von Moers gibt es einen neuen Multi. Und der war sehr neu. Da haben wir gesagt, ja. Ein neuer Multi, der sehr neu war. Ja, doppelgemoppelt. Klingt spannend. Doppelgemoppelt hält besser. Auf heißt er so? Nein, der heißt Wo ist Jupp? Passend zum Thema, das ist eine ehemalige Halde und dort wurde dann eine schöne Story drumherum gebaut und ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie lange er ist. Moment, das können wir aber jedes Mal nachgucken, denn wir sind mal. Das können die Leute auch selber machen. Nö, ich will es jetzt einfach wissen. Weil, jetzt bist du aber ein Angeber. Jetzt bin ich der Angeber, natürlich. Du willst mir nur sagen, hey, ich habe aber mehr als 4 Meter gegangen. Ja, so ungefähr. Die Strecke sind 4 Kilometer und das schreckt natürlich schon mal viele Leute ab, weil gibt ja nur einen Punkt für 4 Kilometer. Und wahrscheinlich wenig Hochsitze. Gar keine Hochsitze. Oh, wie langweilig. Ja, sorry. Aber du siehst also, die Hochsitze werden bei uns im Bergischen geboren und ziehen dann hinaus auf die Halden irgendwann und kehren danach in ihre Geburtsregion zurück. Nicht? Okay. Ja, wenn du wieder eine Philosophie in 5 Minuten hast. Nee, aber wirklich ein schöner Multi mit 14 Stationen inklusive Final. 14 Stationen auf 4 Kilometern Weg. Richtig. Da zählst du mir einen vom Kraftfahrt. Nein, weil es ist ja nicht so, dass ich dort wirklich die... Ich finde die Dose, logge die Dose, gehe weiter. Ich finde die Dose, logge die Dose, gehe weiter. Da war es dann so, dass da wird auch schon im Listing drauf hingewiesen, Zeitaufwand rechnet man ungefähr 4 bis 6 Stunden. Wir waren recht zügig. Wir haben 4 Stunden 15 gebraucht. Du verbringst sehr viel Zeit an den Stationen, weil die Rätsel, die da mit dabei sind, an den einzelnen Stationen, die sind schon teilweise recht knackig. Da haben sich die Owner richtig was einfallen lassen. Und die sind die Stationen, es ist abwechslungsreich, es ist von allem was dabei. Es ist auch schön, dass man Stationen hat, die ein bisschen schwerer sind, wo man ein bisschen mehr Zeit verbringt. Dann sind wir Stationen dabei, die ein bisschen leichter sind, kommt man schneller voran. Also es ist richtig schön ausgewogen gewesen. Wir hatten an dem Tag natürlich noch das Glück, wir hatten wunderbares Wetter. Es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt. Wir konnten dann sogar die Aussicht genießen, wo wir dann oben auf der Halde selber drauf waren. Also es war schon sehr, sehr schick. Und als Knaller natürlich dann das Final, weil da haben die Owner dann mal richtig gezaubert. Das war dann sogar uns ein Pfaffpoint wert. Und das kommt ja selten genug vor. Also ja, nee, also wirklich, es ist schön zu sehen, es gibt immer noch Leute, die dann sagen von wegen, es muss kein Kraftweg sein, wir machen jetzt ein Multi. Weil was hält eigentlich die Leute vom Kraftweg ab, ja, wenn sie dann 16 Pettlinge in den Wald schmeißen, daraus 16 Stationen zu machen? Was hält die Leute davon ab? Die hat es auf jeden Fall nicht abgehalten. Die haben eine schöne Story drumherum gepackt. Um Jupp und seine Mieze. Und das ist wirklich denen gelungen. Und wenn man schaut, es sind jetzt aktuell, gibt es 87 Loks. Und der Cash hat mittlerweile schon 74 Favoritenpunkte gekriegt. Und aus unserer Sicht sind diese 74 Favoritenpunkte absolut berechtigt. Und alles Guideline-konform. Alles Guideline-konform. Unfassbar. Wieso hat er denn dann so viele Favoritenpunkte? Weil er einfach geil gemacht ist. Ah. Weil es einfach wirklich bei den Rätseln, ja, da sind keine Stinkefinger-Rätsel dabei, so von wegen, ich zeige euch jetzt mal, dass ihr jetzt eine Station kriegt, wo ihr einfach nicht weiterkommt. Sondern einfach bis zu einem gewissen Punkt. Er hat eine hohe Wertung, er hat eine D4-Wertung, ja. Aber es sind wirklich D4-Rätsel. Es ist nicht so von wegen, dass dann gezeigt wird von wegen, und jetzt drücke ich dir einen rein. Sondern das ist alles machbar. Man muss den Kopf anstrengen. Es wird alles, was man braucht, steht vorher drin, was man alles mitzubringen hat. Das wird auch alles benutzt. Und man kommt mit dem, was man mitgebracht hat, kommt man wunderbar klar und kann die Station lösen. Dass man halt sein Gehirn anstrengen muss, ja. Das ist bei D4 ja normal. Hm. Wie? Hm. Hättest du lieber D1 oder was? Da muss ich mein Gehirn wahrscheinlich mehr anstrengen. Ja, das leidige Thema. D1, T1. Ja. Ich hatte jetzt auch einen schönen Multi gemacht. Nein. Hm. Jetzt werde ich mal auftrumpfen hier. Multi sind also nicht tot. Nein. Aha. Der war auch richtig schick. Ich sage aber weder den Namen noch einen GC-Code. Mhm. Der Hintergrund war, ich war auf dem Event. Okay. Und habe... Multis sind nicht nur tot, sondern ehemalige Cacher sind manchmal auch nicht tot, wenn sie nur sehr wenig gemacht haben im Laufe der letzten Jahre. Ich habe einen Freund wieder getroffen, der sich in meinen Augen eine längere Zeit vom Cachen verabschiedet hatte, jetzt aber wieder da ist und wir redeten so drüber über früher, weil wir sind früher sehr oft zusammen losgezogen und der wollte wohl wieder etwas mehr machen. Und das kam mir halt sehr gelegen, weil meine Holde ja eigentlich eher diese Munsi, Flexdeck, Schnickschnack, Schnuck virtuellen Unsinnssachen macht. Ja. Ja, dann habe ich auch wieder einen, mit dem ich mal die schöneren Sachen machen kann, weil so einen richtig tollen Multi oder wo du vielleicht Sachen zu zweit machen musst, die kannst du halt alleine nicht so schön, da hast du auch nicht so die Lust zu. Und dann war das schick. Und dann haben wir uns überlegt, wo gehen wir denn hin? Es gab zwei Möglichkeiten. entweder hatte ich mir ausgeguckt, sollte auch ein bisschen was hermachen. Bei Remscheid gab es was. Ja. Das muss sehr schön gewesen sein oder soll sehr schön sein. Habe ich sehr viel auch Positives drüber gehört. Aber da wir beide ja nicht unbedingt so die Konditionsbolzen sind, haben wir gedacht, fangen wir doch mal etwas langsamer an und bleiben auf dem Boden. Und da ist ihm dann eine Sache im Siegerland eingefallen, was auch sehr schön sein sollte. Ja, dann habe ich ihn abgeholt. Wir sind ins Siegerland gefahren und haben versucht, diesen Multi zu machen. Richtig geil. Vom Feinsten. Story stimmt. Stationen stimmen. Es ist, soweit kann ich das sagen, Grubengelände. Mhm. Alte, es gibt da Stollen, Pingen, alles, was das Herz begehrt. Ja. Die Geschichte zieht sich durch wie ein roter Faden. Die Station aufwendig, richtig schick gemacht. Auch die ein oder andere Nickeligkeit drin. Wir haben zum Beispiel bei einer ganz offensichtlichen Sache nur das Offensichtliche genommen und nicht auf die kleinen Details geguckt. Das hat uns ein paar viele extra Meter eingebracht. Nicht nur in Länge, sondern auch in Höhe. Aber man kam nicht irgendwo im Nirvana raus, sondern an einem Schild, was dich sehr informativ über den Bergbau in der Region informierte, was dir auch noch einige Sachen erklärte. Und dann hätte eigentlich auf der anderen Seite der an den Koordinaten der Notfallmikro sein sollen, der dann wohl hätte sagen sollen, hast du denn noch wirklich an alles gedacht? Mhm. Oder alles bedacht? Ja. Aber der war halt nicht da oder wir haben ihn nicht gefunden. Wir haben dann mal telefoniert bei Vorfindern und die sagten uns, ja, da hätte eigentlich dieser Notfallmikro sein sollen. Und während wir dann die Info bekommen haben, was wir möglicherweise übersehen haben, hatte ich das aber dann auch schon in dem Foto, was ich von der vorherigen Station gemacht hatte, gefunden. Ja. Es war also sehr fair eigentlich, ne? Nicht nur, dass du dann nach irgendwo geschickt wirst, aber ja. Und von da sind wir dann über das Vorfinal bis zum Final, wobei wir die letzten Meter dann halt nicht gegangen sind, weil uns das mit der momentanen Ausrüstung, die wir hatten und weil wir uns nicht zu sehr einsauen wollten, haben wir gedacht, war bis hierhin richtig geil und wir haben jetzt auch keine Lust, uns auf den letzten Meter noch zu ärgern. Da kommen wir dann nochmal wieder. Ja. All dieweil es da auch noch einen Bonus gibt, den wir dann auch noch machen müssen und in der Nähe noch ein paar richtig andere schicke Caches liegen. Also sehr schöne Region und auch toll zu machen. Nur, ich möchte weder spoilern, noch möchte ich da jetzt zu viel Hype drum machen, weil das wäre schade. Man braucht auch einen Kalender, um dahin zu gehen. Also nicht man braucht einen, sondern man sollte sich einen Kalender eintragen, weil die Lokationen mehr als 2 Grüppchen pro Tag nicht vertragen. Und das ist auch sinnvoll, das so zu machen. Ja, da würde ich auch voll hinterstehen. Bei Wo ist Jupp? Fix gemacht. Bei Wo ist Jupp haben sie mittlerweile auch einen Kalender vorgeschaltet, weil der Cache so gut angenommen wird. Und sie haben halt gesehen, es gibt halt Stationen dabei, wo man etwas länger braucht, bis man die Station gelöst hat. Und wenn dann ein anderes Team dann hinten aufläuft, dann steht man sich gegenseitig auf die Füße und das kann ja dann den Spaß am Cache dann komplett nehmen. Und die haben jetzt nach den ersten Reaktionen der Cacher, haben sie einen Kalender vorgeschaltet. Und Multi ist nicht tot. Nee, Multi ist nun wirklich nicht tot. Halleluja. Ja, gut. Sind wir dann quasi durch? Nein, wir sind natürlich noch nicht durch. Nein. Denn ich glaube, etwas anderes ist auch nicht tot. Richtig. Obwohl die ursprüngliche Lokation des Events verstorben ist, ist aber das Event nicht tot. Denn wir waren beim 32. Nettetaler Geocaching-Stammtisch. Und eigentlich war ja der 31. das Verabschiedungsevent. Das war auch noch ein Kolbenklemmer. Aber die netten Leute haben sich nochmal drum gekümmert und haben eine neue Lokation gefunden. Ja, wir sind dann kurz entschlossen, haben da gedacht, fahren wir doch da mal rüber, schauen uns das Ganze neue mal an. Und man muss echt sagen, das ist auch eine nette Lokation. Es ist genug Platz. Das heißt also... Parksituation? Hervorragend. Also gegenüber, wir kennen das ja noch von früher, von Goldklemmer. Parken war da ja immer so ein kleines Problem. Es waren Parkplätze da, aber halt nicht direkt in der Nähe. Man musste dann halt schon ein bisschen laufen. Und jetzt ist es so, dass genau bei der neuen Lokation ein riesiger Parkplatz gleich direkt nebenan ist. Es ist ein Wanderparkplatz. Da ist auch noch gleich ein kleiner See. Und wie viele Leute passen rein? Das erste Event, die 32, die war jetzt, da muss ich jetzt gleich mal schauen, auf wie viel das, auf 100 Personen war das begrenzt. Wieder. Es war, ist ja so die Größenordnung, wie es auch beim Kolbenklemmer war. Und mittlerweile, also wie gesagt, ist das Ganze umgezogen an De Wittsee. Der ist dort gar nicht so weit vom Kolbenklemmer entfernt. Das ist jetzt, der Ort heißt Leute. Och. Ja. Klingt ja nett. Ne? Mhm. Was für ein, ja. Egal. Es gab an dem Abend Buffet und die Leute, ja. Die netten oder die anderen oder alle? Für alle. Und die Leute sind ja jetzt mittlerweile aufgrund, wenn man mehrere Events besucht hat und es gibt dort Buffet, man hat schon einige Events erlebt, wo das Buffet einfach unterirdisch war. Muss man jetzt einfach mal so sagen, das war das Geld, was man dafür zahlen musste, war es einfach nicht wert. Es war weder geschmacklich noch in der Menge war es befriedigend. So, und da war es dann aber so, wenn die netten Leute da sagen, von wegen, da kann man gut essen, ja, dann haben wir natürlich dann gesagt, okay, wir mit Buffet. Und wir wurden auch nicht enttäuscht. Das war bodenständige, deutsche, gute Küche. Da war alles mit dabei. Da war ein anständiger Braten dabei, wo an den einzelnen Bratenscheiben sogar noch ein bisschen Fett war. Das heißt also, der wurde richtig gegart. Nicht wie diese Leute, wo ich immer persönlich ja die Krise kriege. Wenn die dann anfangen, ihr Fleisch zu sezieren. Kleiner Tipp an die Leute da draußen, die da so immer ihr Fleisch sezieren. Fett ist Geschmacksträger. Das Fleisch würde gar nicht so gut schmecken, wenn das Fett da nicht dran wäre. Ja, dann kriege ich jetzt mal die Krise. Auf jeden Fall leckerer Braten. Warum? Du diskriminierst gerade die Nicht-Fettmöger. Ja, das tue ich. Oder die Fett-Nicht-Möger. Ja. Das kannst du gar nicht machen. Doch, das mache ich jetzt. Außerdem, du weißt ja, egal was du sezierst, es bildet. Die Anatomie des Steaks zum Beispiel, das ist, ja, das ist auch wichtig und man isst auch nicht so schnell, wenn man damit beschäftigt ist, zuerst mal das Fleisch zu sezieren oder stückchenweise. Ja, man schaufelt nicht so in sich rein. Es ist bewussteres Essen und es ist eigentlich eine Form von, ja, man ist ein Erlebnisgourmet, wenn man dann da die einzelnen Sehnchen rausschneidet oder vielleicht in dem Putensteak noch die dicke eine Ader sucht. Das hat was. Ja, das musst du verstehen. Nein, das möchte ich aber gar nicht verstehen, weil dann ist das Essen nämlich kalt. Wenn ich mir wieder durch bin, dann kann ich auch kalte Küche essen. Das sind die Leute, die ihre komischen Waldmeistergeister im Kühlschrank lagern, ne? Richtig. Ja. Ja, ja, weil das kann. Weil das kann. Nein, also das Buffet war hervorragend. Es war auch wirklich, es wurde nachgelegt. Es war von allem genug da. Für die Süßen gab es dann sogar noch Nachtisch. Da habe ich mich aber schon komplett ausgeklinkt gehabt. Ansonsten, haben wir jetzt mal wieder das... Er hat die Bohrmaschine wieder gefunden. Tja, was machen wir jetzt? Oder das Akku ist jetzt wieder voll. Ja, ich glaube, wir machen noch mal ein kleines Päuschen. Ja. So. Eigentlich müssten wir drei Unterbrechungen haben, weil es ist ja der vierte Podcast und dann haben wir auch vier Stücke, die wir zusammen haben. Ist ja egal. Ja. Wir waren bei Multis nicht tot, wir hatten den Multi im Siegerland, wir hatten deinen Jupp und wir hatten den Kolbenklemmer. Und bei dem Kolbenklemmer sind wir irgendwie angebohrt worden. Richtig. Mal wieder. Und in guter alter Tradition gab es natürlich dann auch wieder von netten Leuten, gab es dann schon an einer neuen Lokation einen Cash. sind natürlich dann die Leute dann gleich erstmal hingepilgert und haben diesen Cache dann gelockt. Ja, und ansonsten war wieder das altbekannte Problem. Also es wurde vom Kolbenklemmer sozusagen in die neue Location übernommen. Wir sind verdammt spät losgekommen. Also wir sind da wieder ein bisschen arg versackt. Der Saal war dann schon wieder leer. Man saß dann nur noch mit den altbekannten Leuten. Aber es war ein richtig genialer Abend. Also ich stelle mir das ungefähr so vor. Die wollen schon seit 2 Stunden gehen, wollen aber nicht gehen, bevor ihr Event zu Ende ist. Und du hast sie wieder zugetextet. Wir saßen so an einem anderen Tisch. Die Nahulus waren noch da. Die was? Die Nahulus. Das sind die Leute aus Kevela, die dort immer das Eck veranstalten. Auch ein schönes Event. Gibt immer sehr, sehr lecker Essen. Ja, waren wir zwar erst einmal da, aber das schrie nach Wiederholung. Okay. Das heißt, wenn der nächste Termin passt, richten wir es dann auch so ein, dass wir da mal hochfahren. Es sind immer ein paar Meter, aber was tut man nicht alles für ein schönes Event? Ja. Aber wo wir dann sind beim Nettetaler Stammtisch, das wird ja organisiert von netten Leuten. Und zu den netten Leuten gehört der Hatti. Und der Hatti, der war so nett, der hat sich geopfert. Das, was ich letztes Mal mit dir gemacht habe, habe ich dieses Mal mit ihm gemacht. Und zwar habe ich mit ihm 10 gespielt. Okay. Und ja, dann würde ich einfach sagen, die Aufnahme davon, die schneiden wir ungefähr nicht jetzt. Jetzt vielleicht rein. Ja, herzlich willkommen bei 10. Ich habe mir heute mal den Hatti gegriffen von netten Leuten. Sollte eigentlich jeder kennen. Von www.gc.de sollte jeder wahrscheinlich schon mittlerweile ein- oder zweimal benutzt haben. Ja, Hatti, kleiner Überfall an dich heute. Ja, gerne. 10. Also, das Spiel habe ich dir erklärt. Ja. Dann fangen wir gleich an. Traditional Cash. Meistgefundene Dose. Groundspeak. Ja, unser Hauptquartier in Seattle. Where I go mag ich sehr gerne. Habe ich selber letztes Jahr noch einen neuen gebastelt. Travelbug nehme ich nur gerne kleinere Sachen mit, keine großen Sachen, die du irgendwo loswirst. Bauer? Bauern haben wir hier ganz viele auf dem Dorf. Signal habe ich auch einen kleinen grünen, der mich auch beim Cachen begleitet. Trade Items habe ich eigentlich gar nichts mit einer Mütze. Kommerz. Ja, Kommerz wird halt beim Cachen immer mehr, ne? Aber da kommt man halt wahrscheinlich leider nicht drum rum. Und von daher muss man es halt irgendwie mitmachen, mitnehmen. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tausender? Oh ja, das war damals Slow vom Bikecom in Erkelenz, eine alte Dachziegelfabrik. Und da hatte der einen schönen Lost Place reingelegt, mit Genehmigung sogar. Und als 10. Trackables. Trackables, habe ich eine ganze Menge. Beziehungsweise Trackables eher Coins als Trackables und die stehen alle schön zu Hause in der Vitrine. Ja, da bist du schon durch. Dann bedanke ich mich recht herzlich und bitte gerne. Dann gehen wir mal weiter beim Event. Ja. Okay. Ja, Hatti spielt 10. Richtig. Schön. Schöne Grüße an dieser Stelle. Danke fürs Mitspielen. Und wieder gab es zu gewinnen das Brust-OP von Adriano Celentano und einen hohlraumversiegelten Leistenbruch. Oh, mein ja. Ach ja, nee, war schön. Nee, aber mal gucken, wie lange wir, ob wir noch ein paar Leute dann finden, die dann 10 mal mitspielen, weil es ist doch interessant, wie die Leute antworten. Ja, auch wenn du mal öfter auf unsere Events kommen würdest, würdest du bestimmt auch Leute finden, die 10 mitspielen. Ja. Da wäre zum Beispiel die Cacherin, die schon seit einer ganzen Weile ein Alien füllt. Ach, lassen wir das, da wird sich eh keiner melden. Aber, haha, ich habe einen grünen Frosch geschenkt bekommen. Oh mein Gott, bist du dem Ruf der dunklen Seite gefolgt? Du darfst weiter, Andreas, zu mir sagen. Nein. Ich habe einen grünen Frosch bekommen. Okay. Ich war auf dem Event. Mhm. Und da kam sie und sagte, hey, ich habe noch was für dich. Und dann ging ich mit hinaus. nicht ohne in die Runde zu werfen, Schatz, ich schreibe dich mit rein, weil wenn du von einem Event gehst, also ja, aus dem Event rausgehst, am besten sagen, eilig rausgehen und sagen, Schatz, ich schreibe dich mit rein. Hast du die größte Chance, dass alle Leute aufspringen und hinter dir herrennen, weil sie glauben, es ist ein neuer Kaschke gepublished und so. Und wir dann zum Auto gegangen und dann bekam ich eine Dose. Okay. Also so eine Plastedose. Und ich gucke schon da so rein und denke so, also war durchsichtig und ich sehe da so alles so grün, aber undefiniert, aber voll. Karte dabei, Schlöppchen drum. Ich mach das auf, Deckel runter und dann entfaltet sich ein Frosch, so 40, 50 Zentimeter, mit dem Fiskars-Beil auch genäht, also ein toter Frosch mit abgehackter Antenne, also nur noch ein roter Fleck am Kopf und im weißen Bauch ein roter Fleck, angenähtes Blut und da drin steckt da ein Fiskars-Beil. Alles genäht. Tausche. Schicke Handarbeit. Ja, das ist doch mal was anderes. Das gefällt. Habe ich auch direkt ein Foto gemacht auf dem Beifahrersitz meiner Frau. Dann weiß sie auch schon mal Bescheid und das auf Twitter eingestellt. Ja, nee, gefällt mir sehr. Ist mal ein Kontrastprogramm zu den ganzen Fröschen, die man sonst so sieht. Definitiv. Und den werde ich wahrscheinlich auch mal zum Event mitnehmen. Zum Beispiel zu diesem Glück auf Event, weil da wird es ja wieder so ein Froschhort geben. Ich glaube, da wird er sich wohlfühlen. Stimmt, das Glück auf Event, da steht ja auch noch zur Diskussion. Da wird er sich mit Sicherheit wohlfühlen. Und möglicherweise, wenn es diese Reinkarnation wirklich geben sollte, wer weiß, was er mit seinen ganzen Kollegen und Kolleginnen macht. Lass uns mal überraschen. Ja. Ja, aber wie gesagt, da müssen wir ja auch nochmal zu gegebener Zeit drüber quatschen, was wir da machen. Glück auf, ihr seid auf jeden Fall dabei. Ja. Ja, bei uns ist es noch nicht ganz klar, wir müssen noch mal gucken. Für euch ist es aber nur das Hauptevent selber, ihr seid nicht das ganze Wochenende. Wir sind wohl das ganze Wochenende da, weil meine Holde wollte helfen, als Helferin. Wir waren ja auch schon auf diesem, wenn du dich erinnerst, auf diesem interessanten Vorevent gewesen. Mhm. Das ist aber jetzt eine andere Geschichte. Ja. Und ich denke, dass das wird so laufen und deswegen, wir sind dann alle Tage da. Wobei der Freitagabend für uns schon an anderer Stelle geblockt ist. Aber samstags könnte man mit Sicherheit auch mal abends noch was unternehmen. Ja. Ja. Ja. Hast du denn einen Jingle? Du wolltest doch einen Jingle haben. Nee, ich habe keinen Jingle. Ich auch nicht, weil ich habe ja keine Band. Ja. Ja, ich habe auch nichts vorbereitet, was ich jetzt irgendwie spielen könnte, mitgebracht, vorspielen könnte, in Ermangelung irgendwelcher Instrumente. Ja, wir auch die Band. Ja, alles. Wir werden sehen. Ja, mal gucken. Also das mit dem, was du letztes Mal vorgestellt hast, mit dem Theme von South Park. Komm nach Dosenhausen, denn ja, genau. Das finde ich sehr gut. Und wenn wir dann gucken, vielleicht bleibt ja 10 nicht das Einzige, was wir regelmäßig machen. Und dann werden wir so oder so mehrere Jingles brauchen. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie man das so macht. Wir müssen das ja erstmal alles lernen. Und mit dieser Bombensensation schließen wir den heutigen Podcast. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Mit dem Versprechen, unsere Qualität zu verbessern. Also die Podcast-Qualität, nicht unbedingt die des Inhalts, und die Kommentare zu lesen. Definitiv. Ja. Jetzt können wir aber noch jetzt das Ende ein bisschen rauszögern. Komm, lass uns das Ende. Wir sind sonst immer so pünktlich, haben wir mal so Schluss gemacht. Jetzt können wir auch noch ein bisschen so. Aber wenn der bohrt, ne, dann ist Feierabend. Danach schalte ich nicht nochmal an. Okay, dann warten wir jetzt. Nein, das war ich jetzt, Entschuldigung. Okay, jetzt warten wir. Also, liebe Zuhörer, wir werden jetzt warten, bis wieder in diesem Haus gebohrt wird. Ach.